Telekom Fernsprecher Cottbusser Damm 35 an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine Verpackung der Firma Flink und Sauber Brillenputztücher sowie ein zerbrochener Stöckchen, das hier neben einer Kastanie liegt, sowie ein Aufkleber, der oben am Fernsprechgerät auf das T, das weiße T auf Magenta Untergrund der Telekom geklebt worden ist. Und zwar ein Aufkleber mit der Aufschrift Morena Always Happy Hour. Ansonsten, außer übermäßigem Laub und einem hier auf einer Taxirufsäule klebenden Aufkleber mit der Aufschrift Berlin 2007, dann sind alle Sorgen wie weggeblasen. Eine Werbung für einen Dauerlauf, der von Adidas gesponsert wird. Ja, ansonsten hier aus einem kleinen Sandhaufen und einigen wartenden Taxifahrern keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.